Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com. germanradioshow.blogspot.com. Wöchentliche deutschsprachige Gottesdienste im Internet durch die Deutsche Funksendung. Unsere Sendung nimmt wieder eine alte Tradition auf. Wir bieten Ihnen eine Auswahl an wöchentlichen Gottesdiensten in deutscher Sprache, die nun weltweit von deutschen Kirchen produziert und Ihnen allen Hilfe und Trost spenden möchte. Unsere Wahl versucht, Ihnen weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir Sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und Sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen. Und Ihnen sagen am Mikrofon Susanne Nielsen, es ist wieder Spargelzeit. Und dieses Jahr haben wir ihn ein bisschen später verlegt, beziehungsweise unsere Geschichte von Gabi Krolich, die Sie vielleicht schon mal gehört haben, aber die ich immer und immer wieder erzählen könnte. Denn es ist ein sehr, sehr netter Bericht über Sie als Zeitverkäuferin an einem Saisonstand, einem Spargelstand. Und da gibt es natürlich Spargeln und Erdbeeren, denn das ist in Deutschland eigentlich immer zeitgleich. Ich habe inzwischen auch schon Spargel in New York City gefunden, durch Zufall. Mit einer Freundin gingen wir um das Tenement Museum herum in der Lower East Side und da trafen wir auf ein kleines österreichisches Lokal. Und was gab es da? Frischen Spargel. Und da wusste ich sofort, es geht gedanklich und geschmacklich nach Europa. Und es ist sicher weißer Spargel, den man in Amerika bzw. den Amerikas aus Südamerika bezieht, wie man natürlich auch die Erdbeeren aus Kalifornien bezieht. In Deutschland ist das dann eben im vor Ort und man kann ihn dann ganz frisch auch kaufen und das bis zum Johannistag, also bis Mitte Juni. Der weiße Spargel, der für Deutschland so typisch ist und dessen Felder aus langen, braunen, länglichen Hügelchen bestehen, die man in den Landstrichen wie Alfter bei Bonn besonders gut erkennen kann und dann in lokalen auf der schönen Speisekarte, der extra Spargelspeisekarte bestellen kann, isst man oft mit Neukartoffeln, Erdbeeren als Nachtisch und vielleicht auch Schinken, kommt je nach drauf an. Und es gibt natürlich Spargelcremesuppe. Es gibt einen Pfund Spargel pro Person, das so sollte man rechnen, wenn man ihn kauft, mit zerlassener Butter und wirklich ganz wunderbar mit Schinken aller Art serviert. Und man kann sich in Deutschland daran groß erfreuen. In den USA findet man ab und zu weißen Spargel, wie gesagt, aus Südamerika. Und die restliche Zeit des Jahres findet man natürlich den grünen Spargel überall. Und der ist in den Geschäften immer zu haben, wird oberirdisch gestochen. Und der Gemüsespargel kommt natürlich ursprünglich aus Mittel- und Südamerika, aus Vorderasien, dem westlichen Sibirien und sogar Nordafrika. In Süd- und Nordamerika wie in Neuseeland kommt stellenweise kommt er stellenweise eingebürgert. Ob die schon mittelalterlichen Autoren erwähnten Bestände auf Kies- und Sandbänken von Rhein, Main und Donau echte Wildvorkommen sind oder auf Verwilderung zurückgehen, ist unklar. Verwilderter Spargel findet sich in Mitteleuropa auf trockenem, mäßig nährstoffreichen Standorten, auf Dämmen, an Wegränden, in Dünen und in Trockenrasen sogar. Spargel ist als Gemüse eine und Heilpflanze seit vielen Jahren bekannt. In China wurden die Stangen des Spargels vor über 5000 Jahren schon gegen Husten, Blasenprobleme und Geschwüre verordnet. Die Ägypter verwendeten ihn vor 4500 Jahren. Griechen und Römer kannten ihn bereits im 2. Jahrhundert vor Christi. Der römische Autor Columella erwähnt ihn in seinem Buch De Re Rustica, also der Sachen der Bauern sozusagen. Als Heilpflanze diente bevorzugt wild wachsender Spargel, der schon bei Hippokrates von Kos erwähnt wurde. Und natürlich ist er harntreibend und man hat einen bestimmten Eigengeruch dieser Spargel, den man auch im Geschmack findet natürlich. Und die Römer machten den Spargel auch nördlich der Alpen bekannt. Er geriet aber wieder in Vergessenheit. Erst im 16. Jahrhundert ist der Anbau wieder belegt. Spargel galt damals als teure Delikatesse, vermutlich wegen seinem geringen Nährwert, und der Anbau war wahrscheinlich auch sehr aufwendig. Früher war die Wurzel amtlich als Heilmittel anerkannt. Die Samen wurden als Kaffeesurrogat verwertet. Spargel benötigt Wärme und lockeren, sandigen, nicht zu feuchten Boden. Also wenn Sie unter jetzt die Spargelbauern gehen wollen. Er wird natürlich mit viel, viel Arbeit, Handarbeit gestochen. Das heißt, er wächst so und so, er wächst unterirdisch und wird dann eben in bestimmten Abständen angebaut, die natürlich auch diejenigen, die den Spargel stechen, gut kennen. Und jetzt möchte ich Sie einladen zu der Geschichte von Gabi Grohlich, denn da geht es, wie gesagt, um ein nettes Erlebnis, das sie am Spargelstand hatte. Und ich hoffe, Sie selber haben Spargel da und vielleicht auch die Erdbeeren zum Nachtisch und freuen sich jetzt schon auf diesen kleinen Spaziergang durch die Spargelfeldgeschichten und vor allem durch die Geschichte der Gabi Grohlich, die wir Ihnen jetzt im Juni bringen. Also Mittwoch, 24. April 2002. Da stehe ich jetzt also im Verkaufsstand, der zum Tannenhof gehört, an einer Kreuzungseinmündung der B42 in Weiterstadt. Ich habe mich als Verkäuferin für die diesjährige Spargelsaison, sie geht vom 24.04. bis 24.06. anheuern lassen. Neben mir eine junge Frau, etwa 20 Jahre, dem Aussehen nach eher ein junges Mädchen, die diese Arbeit auch zum ersten Mal macht. Wie sich in einem Gespräch herausstellt, ist sie gelernte Einzelhandelskauffrau mit Abschluss, zurzeit jedoch arbeitslos, da das Geschäft, in dem sie lernte, pleite ging. Sie will mit dem Spargelverkauf die Zeit überbrücken und hofft, im Sommer etwas Neues zu finden. Mit uns am Stand, der in Sichtweite vom Tannenhof steht und deshalb Hofstand heißt, Herr Meinhardt, der Chef vom Tannenhof. Auf dem Tannenhof selbst gibt es noch den Hofladen, der neben Spargel auch noch Eier, Dosenwurst und Wein anbietet. Den Hofstand muss man sich wie einen etwas überdimensionierten Bauwagen vorstellen, an dem man die Vorderfront hochklappen kann, was sehr praktisch ist, da die Kunden bei Regenwetter so wenigstens ein Dach über dem Kopf haben. Innen ist der Verkaufsstand recht geräumig. Zur offenen Vorderseite hin sind die Spargelkisten aufgestellt, von Sorte 1a bis dritte Sorte. Dazu kommen Bruchspargel und Frühkartoffeln. In etwa der Mitte ist die Waage mit Kasse platziert. Die Kisten sind zum Kunden hin schräg gestellt, sodass sie gut einsehbar sind. Hinter meinem Rücken gibt es in der gesamten Länge einen Tisch für verschiedene Ablagemöglichkeiten, etwa für Nachlieferungen. Über dem Tisch ist ein Regal angebracht, auf dem Fertigsoßen speziell für Spargel mit angeboten werden. Vom Hofstand aus wird auch Rhabarber und etwas später Erdbeeren verkauft. Herr Meinhardt erklärt uns nun, wie der Hofstand funktioniert. Er ist von morgens 8 bis abends 19 Uhr durchgehend geöffnet. Am Morgen kommt entweder Herr Meinhardt selbst oder ein Mitarbeiter und füllt den Hofstand entsprechend mit Ware, Kasse mit Wechselgeld und Waage auf. Wir brauchen also keine Kisten schleppen. Das ist schon mal gut und beruhigend. Die Spargelkisten werden so aufgestellt, dass der Kunde, der vor dem Verkaufsstand steht, von rechts schauend auf die Spargelköpfe und nicht auf den Spargelanschnitt schaut. Verkaufspsychologie. Außerdem muss darauf geachtet werden, dass die Spargel immer schön in Reih und Glied liegen und nicht wild durcheinander. Wiegt man Frühkartoffeln ab, sollte man tunlichst einen der bereitliegenden Gummihandschuhe anziehen, da man sonst die rote Erde, die an den Kartoffeln haftet, auf die Spargel überträgt. An jeder Kiste ist ein Schild mit Kilopreis und Klasse angebracht. Auf der Rückseite, also zum Verkäufer hin, steht die Kennnummer des Artikels, die man in die vorprogrammierte Waage eingeben muss. Will also ein Kunde ein Kilo Spargel der Klasse 1A, so braucht man nur die entsprechende Menge in eine Plastiktragetasche zu füllen, auf die Waage zu legen, die angegebene Kennziffer eintippen sowie die Verkäufernummer und schon erscheint auf dem Display Gewicht und Preis. Dann gibt es noch eine Taste für die Endsumme, falls ein Kunde mehrere Artikel kauft. Meine junge Kollegin soll mich einweisen, da sie ja schon Erfahrung mit Kasse und Waage hat. Sie macht das mit großer Geduld und Verständnis für meine Unerfahrenheit. Ich gebe zu, ich bin ziemlich nervös. Nach 3 oder 4 Kunden ist der Chef der Ansicht, dass ich das jetzt alleine kann und nimmt meine Kollegin einfach mit, denn sie soll im Hofladen verkaufen. Da stehe ich nun alleine mit etlichen Kisten verschiedener Spargelsorten und diversen anderen Artikeln und habe eigentlich keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Da kommt auch schon die erste Kundin. Dass ich freundlich guten Tag sage, versteht sich von selbst. Hoffentlich will sie nicht so viel kaufen, denke ich noch, und bin doch schon dabei, den gewünschten Spargel abzuwägen. Oh Gott, welche Kennziffer war das noch? Ach ja, steht ja auf dem Preisschild hinten drauf. Wie war noch gleich meine Verkäufernummer? Zum Glück fällt es mir gleich ein, 01. Die Dame zahlt, ich gebe ihr den Restbetrag heraus. Gott sei Dank, es hat geklappt. Die Kunden sind an diesem Tag noch eher spärlich, was mir sehr gelegen kommt. Die Spargelsaison hat ja auch gerade erst begonnen. Ich merke, dass ich mit jedem Kunden sicherer werde, aber dennoch bin ich heilfroh, als es endlich 19 Uhr ist, Feierabend. Vom Tannenhof kommt ein junger Mann und räumt den Stand leer. Auch hier brauche ich keine Kisten schleppen. Ich nehme nur die Waage, sie wird an einer Ladestation auf dem Hof neu aufgeladen, und meine Kasse und bringe alles zum Tannenhof. Nicht einmal abrechnen muss ich, macht alles die Chefin. Mein erster Arbeitstag, aufregend, Neues gelernt, und ich glaube, dass ich ihn auch ganz gut gemeistert habe. Ich werde nun jeden Tag von 13 bis 19 Uhr hier stehen und Kunden bedienen, neue Leute kennenlernen, nette und weniger nette und allerlei erleben. Heute ist ein richtiger Regentag, nur kurz von trockenen Phasen unterbrochen. Außerdem ist es ziemlich kühl, sodass ich mir einen Pullover anziehen muss. Meine Hände sind ganz klamm und feucht von den nassen Spargelstangen. Auf den asphaltierten Wegen, die an meinem Stand vorbeiführen, sind heute nur wenige Leute unterwegs. Keine Skater, nur hin und wieder ein Radfahrer und einige Leute, die ihre Hunde ausführen. An der Fußgängerampel überqueren ein paar Schulkinder die Straße. Ein Junge fällt mir auf, weil er freundlich grüßt. Das habe ich schon seit ewigen Zeiten nicht mehr erlebt, dass ein Kind grüßt. Er stapft mit seinem Schulranzen auf dem Rücken in Richtung Steinbrücker Hof. Am nächsten Tag das Gleiche, aber heute winkt er dazu und ich winke zurück. Am dritten Tag kommt er zu mir an den Stand, sagt »Hallo« und weiter »Verkaufst du hier Spargel?« »Ja«, sage ich. »Warum verkaufst du die nicht bei uns? Wir brauchen doch auch freundliche Leute.« Jetzt bin ich doch neugierig geworden. »Wie heißt du und wo gehörst du hin?« »Ich bin der Toni und wohne auf dem Steinbrücker Hof.« Es entspinnt sich ein kurzes Gespräch mit Toni, bei dem ich erfahre, dass er eigentlich ganz gerne zur Schule geht, Sachkunde sein Lieblingsfach, speziell das Thema Saurier, das sie wohl gerade in der Schule durchnehmen. Mathe ist nicht so sein Ding, aber es geht noch, meint er. Toni ist 10 Jahre alt und geht in die 3. Klasse. Er erzählt mir, dass er seit er drei Jahre alt ist, auf dem Steinbrücker Hof lebt. »Weißt du, ich bin in Thüringen, in Meiningen geboren, aber mein Onkel hat meinen Eltern gesagt, sie sollen hier auf den Hof kommen und deswegen sind wir hierher gezogen. Gefällt's dir hier, frage ich. Och ja, das ist schon ganz gut hier, aber weißt du, meine Heimat ist und bleibt Thüringen. Und er fügt hinzu, das ist wie bei den Türken, die leben auch schon so lange hier, aber ihre Heimat bleibt doch die Türkei. Danach erklärt er mir alles, was ich angeblich über Spargel wissen muss. Er scheint sich da ganz gut auszukennen. Als eine Kundin kommt, verabschiedet er sich. Tschüss, bis morgen. Tschüss, Toni, rufe ich ihm hinterher. Toni kommt jetzt fast jeden Tag an meinen Stand und unterhält sich mit mir. Ich erfahre, dass er mit seinem Fahrrad gerne zu seinem Freund nach Weiterstadt oder zu einem Schulkamerad nach Braunshardt fährt und dass er gerne Spargel roh isst. Wenn Kunden kommen, verschwindet er jedoch sofort mit einem Tschüss, bis morgen. An einem Morgen haben wir die ersten Erdbeeren im Verkauf, sehr aromatisch und erstaunlich süß, obwohl die Sonne sie nicht gerade verwöhnt hat. Toni kommt und ruft erstaunt, »Boah, ihr habt schon Erdbeeren?« »Hm, sage ich, sind die ersten für diese Saison.« »Glaubst du, die schmecken schon?« fragt er. Neben der Kasse habe ich ein Schälchen dieser köstlichen Früchte aufgestellt, falls mal ein Kunde probieren will. »Probier doch einfach mal eine«, sage ich zu ihm. Er strahlt, »darf ich wirklich?« »Na klar, wenn ich dir das doch anbiete.« Er nimmt sich eine und mit Genuss schiebt er sie in seinen Mund. »Ey, Mann, die sind ja viel besser als unsere. Welche Sorte ist das denn?« »Ich muss passen, ich habe keine Ahnung. Er zählt mir 3, 4 Sorten auf, aber ich weiß es einfach nicht.« »Ach, das macht nichts, du kannst ja nicht alles wissen«, sagt er. »Und für solche Fachfragen hast du ja jetzt mich als Experten.« Toni ist köstlich in seinen Gesprächen und dabei nicht besserwisserisch, sondern ein ganz liebenswertes Kerlchen. So kommt Toni jetzt jeden Tag an meinen Stand vorbei, um sich seine Erdbeere abzuholen. Eines Tages legt mir Toni 2,50 Euro auf den Tisch und will für sein Taschengeld eine ganze Schale Erdbeeren kaufen. »Aber Toni«, sage ich, »du kannst doch nicht dein ganzes Taschengeld für Erdbeeren ausgeben. Und außerdem bekommst du keinen Ärger, wenn du bei der Konkurrenz einkaufst?« »Heute ist schon Donnerstag«, sagt Toni, »morgen gibt's neues Taschengeld. Und Ärger kriege ich auch nicht, weil bis ich zu Hause bin, habe ich längst alle aufgegessen.« »Also gut, ich verkaufe ihm eine Schale.« Er sucht sie sich selbst heraus, nimmt eine schöne rote von oben runter und will sie mir schenken. »Das ist lieb von dir, Toni«, sage ich, »aber du brauchst mir doch keine Erdbeeren schenken, ess sie doch selber.« Wieder hält er mir die Erdbeere hin mit der Bemerkung, »jetzt, wo ich dein Freund bin, kann ich dir doch auch mal was schenken?« Ich nehme die Erdbeere dankend an und fühle mich sehr geehrt, mit Toni befreundet zu sein. Einige Tage später erscheint Toni mit einem Mädchen gleichen Alters wie er, wohnt auch auf dem Steinbrücker Hof. Er fragt höflich, kann sie auch mal die Erdbeeren probieren? Wenn sie deine Freundin ist, darf sie auch mal probieren, antworte ich. Aber nicht, dass du mir jetzt die ganze Klasse anbringst, dann habe ich nichts mehr zum Verkaufen. Nee, nee, mach ich nicht und mach dir keine Gedanken. So ganz richtig, meine Freundin, ist sie nicht. Na, das beruhigt mich aber doch ganz ungemein. Toni, Toni. Eines Tages erzählt mir Toni, dass eingelegte Spargel sehr gut zu Butter- oder Schinkenbrot schmecken. Ich habe noch nie davon gehört. Und er erzählt mir, dass sie auf seinem Hof Spargel im Glas verkaufen. Weißt du was, sagt er, ich hol dir ein Glas. Ich gebe Toni 2,50 Euro mit, so viel kosten sie, meint er. Und dann rennt er los, um kurz darauf mit einem Glas sauer eingelegte Spargel wiederzukommen. Auf dem Etikett auf dem Glas sehe ich, dass dort als Preis 2,70 Euro angegeben ist. Ich will ihm also noch 20 Cent geben, aber er meint, nee, nee, brauchst du nicht. Ich habe gesagt, es sei für mich, da habe ich sie billiger bekommen. Ich will ihm 50 Cent Trinkgeld geben, aber er will sie nicht annehmen. Mit den Worten, wir sind doch Freunde, da nehme ich doch kein Trinkgeld, lehnt er das Geld ab. Aber ich kann auch hartnäckig sein und so drücke ich es ihm in die Hand. Hör mal, du bist extra für mich auf den Hof gelaufen und hast mir die Spargel geholt. Du kannst das ruhig annehmen. Er druckst herum und weiß nicht, wie er sich verhalten soll, dreht sich zu mir her und sagt, weißt du was, wir teilen's uns. Toni pur. Apropos saurer Spargel, wer ihn nicht kennt, dem sei hier verraten, dass er eingelegt wird wie saure Gurken, nur mit weniger Gewürzen, damit der Spargelgeschmack nicht überdeckt wird. Am Stand erfährt man so einiges über die Spargelzubereitung. Eine Italienerin erzählte mir, dass sie Spargel in Olivenöl einlegt mit Rosmarin und Oregano. Und wenn ich schon bei den Rezepten bin, hier mein absolutes Lieblingsrezept. Spargelstangen waschen und schälen, dann nicht zu weich kochen, sie müssen noch Biss haben, al dente sozusagen. Abkühlen lassen, in Mehl wälzen, in gewürztem Ei und dann in Weckmehl panieren wie ein Schnitzel und in heißem Butterschmalz braten. Dazu gibt es nichts außer neue Kartoffelchen, was sonst. Einfach super lecker. Aber zurück zu meinen Kunden. Mein Stand liegt unweit der Autobahnabfahrt Walterstadt und so ergibt es sich, dass auch öfter mal Fernfahrer kommen und Spargel oder Erdbeeren für ihre Familien mitnehmen, als Mitbringsel sozusagen. Eines Tages kommt ein ziemlich großer LKW an meinen Stand und der Fahrer kauft ein Schälchen Erdbeeren mit den Worten: Für meine Frau, sie isst so gerne Erdbeeren und ich bringe immer irgendetwas von unterwegs mit, heute also Erdbeeren. Ich gebe die Schale in eine Plastiktüte, damit die Erdbeeren nicht etwa im Auto herumkullern. Er probiert noch eine und verabschiedet sich. Etwa 5 Minuten später kommt der gleiche LKW-Fahrer wieder, will nochmal Erdbeeren und auf meine Frage, ob mit den anderen etwas nicht in Ordnung sei, sagt er: Doch, doch, die sind wunderbar. Ich habe nur schon alle aufgegessen und ich wollte sie doch meiner Frau mitbringen. Damit er nicht nochmal in Versuchung kommt, habe ich die Tüte oben zugeknotet. Ein anderer Fahrer kauft Spargel bei mir und sagt, dass er sie mit nach Hause in den Taunus nimmt, da dort ja keine wachsen. Sie kommen aus dem Taunus, frage ich, aber Ihrer Aussprache nach sind Sie nicht wirklich von da. Nein, sagt er, ich komme aus Hannover, habe übers Internet eine Frau kennengelernt, bin wegen ihr hierher gezogen, habe in Hannover alles aufgegeben, Wohnung, Arbeit und so weiter. Jetzt bin ich ein paar Monate im Taunus, aber die Frau ist weg, musste mir wieder eine neue Wohnung suchen. Zum Glück habe ich eine prima Arbeitsstelle gefunden und der einzige Pluspunkt bei der ganzen Misere: Internet ist das allerletzte. Überhaupt sind die Kunden, wenn sie an den Stand kommen, sehr redselig. Vorausgesetzt, es sind nicht noch viele andere Kunden da. Wenn 4 oder 5 Leute dastehen, dann werden sie schon ungeduldig, trippeln von einem Fuß auf den anderen und werden nervös. Ich hatte manchmal den Eindruck, dass die Leute den anderen zeigen wollen, wie wenig Zeit sie haben und wie wichtig sie sind. Jeden zweiten Tag kreist ein Hubschrauber über dem Gefängnis in Walterstadt, das ganz in der Nähe liegt, dreht 2, 3 Runden und dreht dann wieder ab. Anscheinend wird immer mal wieder kontrolliert, ob da unten alles in Ordnung ist. Oft rasen auch neutrale PKW auf der Bundesstraße vorbei Richtung Gefängnis mit Blaulicht und Martinshorn. Eines Tages hält mit quietschenden Reifen ein schon etwas betagter PKW, ich glaube, es war ein alter Ford. 4 junge Männer steigen aus, einige mit Mäcki-Frisur, einer hat Glatze und trägt ein etwas schrilles Hawaii-Hemd. Mit schnellen Schritten eilen sie auf meinen Verkaufsstand zu. Oh mein Gott, was mache ich jetzt? Mein erster Gedanke: meine Kasse. Wie viel ist drin? Mir ist doch ganz schön mulmig. Zum Glück besucht mich gerade mein Sohn und steht neben mir am Stand. Aber die Herren wollen nur Erdbeeren kaufen, ganz harmlos. Meine Fantasie. Als sie sich umdrehen, um zu ihrem Auto zu gehen, sehe ich, dass alle 4 Pistolen umgeschnallt haben. Mein Sohn bemerkt etwas verächtlich: Bullen in Zivil. Und fragt: Entschuldigung, laufen Sie immer so rum? Und zeigt auf die Waffen. Nee, sagt das Hawaii-Hemd, nur wenn wir Erdbeeren kaufen. Ein bisschen geschwitzt habe ich trotzdem. An meinem Stand habe ich ein Handy liegen, ohne das ja heute niemand mehr auskommt, so auch ich. Wenn ein Artikel knapp wird, Anruf auf dem Hof genügt und schon kommt Nachschub. Der Einfachheit halber ist die Nummer vom Hof gespeichert, sodass ich nur eine bestimmte Taste drücken muss, um Verbindung zu bekommen. Als ich mittags meinen Dienst antrete, sehe ich ein neues Handy da liegen, total anders in Aussehen und Bedienung. Meine Kollegin, die ich ablöse, erklärt mir eilig, welche Taste ich bei diesem Modell drücken muss, um das Lager dran zu bekommen. Weg ist sie, der Bus, es eilt. Etliches wird knapp und so drücke ich besagte Taste. Es meldet sich auch jemand, zwar nicht mit Namen, aber im Hintergrund höre ich Stimmengemurmel wie immer. Ich sage also, wer ich bin und bestelle eine Kiste 1A, 20 Bündel Salatspargel, 1 Sack Kartoffel, eine Kiste Bruch. Also, bei einem Bruch könnte ich Ihnen helfen, den Notarzt oder Krankenwagen schicken, aber die anderen Sachen? Ich glaube, Sie sind bei mir falsch. Hier ist die Notdienstzentrale. Oh je, ich habe eine falsche Taste erwischt. Am letzten Tag, ein Freitag gegen Feierabend, kommt Toni noch einmal zu mir an den Stand, um sich zu verabschieden. Ich schenke ihm einen Schlüsselanhänger mit einem kleinen Clown als Anhänger, über den er sich riesig freut. Jetzt habe ich ein Andenken an dich, strahlt er. Ich schenke ihm die restlichen Erdbeeren, er schiebt sich genüsslich eine in den Mund, wirft mir eine Kusshand zu mit den Worten: Ich könnte dich küssen. Na, antworte ich mit leicht erhobenem Zeigefinger. Wir sind schon ein klasse Pärchen, was meint er? Und verschwindet mit den Worten: Tschüss, bis nächstes Jahr. Tschüss, Toni, ich werde dich sehr vermissen. Ja, wie bin ich an diese Geschichte geraten? Diese Geschichte, von Gabi Grohlich erzählt, kommt von den Darmstädter Tonbandfreunden. Diese stellten seit vielen Jahren eine Blindenzeitung her. Das heißt, wer diese Sendung hört, hört sie eben und liest sie nicht. Und diese Sendung wurde von einem Team produziert und dann an einzelne Hörer verschickt, die sich natürlich riesig über diese einzelnen Reportagen gefreut haben. Hierzu bin ich auch von Hermann Terjung, der früher beim WDR war und dann, wie gesagt, auch bei diesen Darmstädter Tonbuchfreunden oder Tonbandfreunden zusammen mit anderen gearbeitet hat und immer ganz wunderschöne Reportagen gemacht hat. Ich wurde eingeladen, ich habe ein bisschen über unsere Funksendung in USA, die Hermann entdeckt hatte, erzählt, was wir so machen, wer so zuhört, und wir haben uns natürlich dann auch immer wieder ausgetauscht und er schickte mir eines Tages dieses Band und sagte, das musst du unbedingt den Hörern vorstellen, denn ich glaube, alle Deutschen lieben Spargel. Und jetzt haben wir noch Zeit vor dem Johannistag im Juni und können uns dieses noch einmal anhören. Und ich freue mich sehr, Ihnen diese Sendung in diesem Jahr noch einmal zu bringen. Immer und immer wieder ist sie schön anzuhören, wie die alten Geschichten, die man mit sich herumträgt. Am Mikrofon war Susanne Nielsen, die sich bei Produzent Bill ganz herzlich bedankt fürs Zusammenstellen der Sendung. Und Ihnen danke ich fürs Zuhören und für Ihre Treue. Und wir hoffen, dass wir uns bald wiederhören. In einer Woche, an jedem Wochenende, wie neue Sendungen kommen, gibt es wieder eine neue Sendung, eine neue Reportage, ein Interview, was immer es für Sie von Neuem, Aktuellem gibt und eben auch solche Sachen, die wirklich zeitlos sind, wie der Spargel in Deutschland. Vielleicht liegt er bei Ihnen ja auch auf dem Teller anderswo. Seien Sie nett zueinander, bleiben Sie gesund. Tschüss, ciao, auf Wiederhören, bye bye, sagen Susanne Nielsen und Bill Davidson. Tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Neu, neu, neu, lesen Sie gerne? Literaturecke mit Christine, Britta und Co. Ich empfehle Ihnen unsere neue Literaturecke. Eine Liste mit Buchempfehlungen von Christine, Britta und anderen Freundinnen. Jede Woche neu in unserem Blog. Machen Sie mit. Schreiben Sie uns zu Ihrem Lieblingsbuch, Bücher und anderes zu gewinnen. Wir freuen uns, wenn Sie bei unserem neuen Buchclub mitmachen. Leser und Leserinnen wie Sie, senden Sie uns Ihre Empfehlungen und sagen Sie uns, was Ihnen daran gefallen hat. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Über Messenger oder direkt auf unserer Facebook-Seite. Wir freuen uns über Ihre Ideen. Ihre Susanne Nielsen. Kino, Kino, Kino. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer kleinen Plauderecke, wo wir uns um Kino bemühen und Ihnen das Neueste zu erzählen. Heute ein bisschen mehr plaudernd als vorlesend. Die einzelnen Rezensionen, die einzelnen Besprechungen können Sie ja bei uns im Blog schon lesen. Immer wieder updated, das heißt neu, und vom neuesten Standpunkt her haben wir jetzt etwas bisschen Rückschau zu halten und auch Vorschau. Also Rückschau möchte ich sagen, schauen Sie sich trotzdem noch das Lehrerzimmer an. Im Jahr 2024 nach den Oscars fängt man ja quasi wieder von vorne an. Also ist es wichtig, dass man auch